Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Heute ist Samstag, der 13. März 2021. Gucken wir ein bisschen raus. Es sieht so ein bisschen trüb hässlich aus. Dafür kommt die Sonne durch den Wein bei uns. Genau, genau. Ins Herz zieht sie ein. Wir haben auch schon mal den Podcast schon mal ein bisschen aufgenommen gehabt, bis wir festgestellt haben, das Recording hat nicht geklappt. Und sitzen jetzt aber zusammen jetzt sind und wir fangen drauf. Genau, jetzt alles mal von vorne. Also wir hatten die Hälfte schon durch. Genau, wir hatten die Hälfte schon durch, aber gut. Macht ja nichts, wir können das ja reproduzieren. Wir sind flexibel. Und dementsprechend fangen wir mal an. Also, zur Genese der heutigen Folge. wir haben einige Folgen schon über Wein gemacht, insbesondere über Pfälzerweine. Ich habe sie alle mal aufgelistet in den Shownotes. Und bei der Folge 39 haben wir verschieden, ging es um eine Tour durch die Pfalz, die wir gemacht haben 2018. Mhm. Und da waren wir unter anderem beim Winzer Gehrig. Und der steht heute im Mittelpunkt. Denn wir haben, ich habe ein Probierpaket bestellt und es gab dieses Angebot. Wegen der fehlenden Weinmessen hat der Winzer angeboten, dass man eben versandkostenfrei einzelne Flaschen bestellen kann, eben zu einem Vorzugspreis, quasi versandkostenfrei. Ja, das waren die normalen Preise, aber genau, ohne Versandkosten. Und dann gibt es halt dieses Probierpaket. Und das habe ich gemacht, weil ich die neuen Weine eben ja auch kennenlernen wollte. Da kamen 6 Weine, vor allen Dingen Rotweine habe ich bestellt, weil Gehrig besonders wichtig ist für seine Rotweine. Und er kann auch Weißwein. Ich habe dann noch aus meinen Beständen einen Weißwein hinzugefügt, mit dem wir dann auch anfangen wollen. Ja, also wie gesagt, den wollen wir jetzt mal vorstellen, diesen Winzer. Den Wein haben wir bezahlt, also wir können offen sprechen, wir werden also nicht gesponsert, genau, und können uns unsere Meinung hier frei bilden. Ja, vielleicht noch zu der Folge, die wir damals gemacht haben, da war ja quasi so Analyse des Weinjahres 2018, genau, war ja so ein Mega-Jahr. Ja, aber das wussten wir ja noch nicht. Wir genau wussten halt nur, als wir das aufgenommen haben, dass das Jahr vielversprechend ist, denn wir haben das im Spätsommer aufgenommen. Genau. Und also nach unserer Pfalz-Tour. Und da war natürlich, da hingen die Trauben noch. Trauben noch im Stock, ja. Aber alle sagten, oh, es war so warm und es gab halt ein gutes Frühjahr. 2017 gab es ja diesen Ausfall im Frühjahr durch den späten Frost und das war 2018 nicht. Und dann eben lang anhaltende Hitze und auch Trockenheit, da hatte man immer so ein bisschen Angst noch, ist es vielleicht zu trocken, war es dann aber nicht. In Deutschland zumindest. Also andere Weine haben gelitten. Also Süditalien sehr unter der Trockenheit. In Spanien ging es, da die Lagen da eben auch höher sind, war allerdings auch sehr trocken. In Frankreich wurde eben zum Teil bewässert. Also das war für viele ein schwieriges Jahr, aber in Deutschland war es eben doch gut. Die Trockenheit, die fortgesetzte Trockenheit in den Nachfolgejahren war dann eher das Problem, weil genau, 2018 gab es eben dann auch wirklich einen heißen, langen Sommer und das hat sich schon sehr positiv auf den Wein ausgewirkt. Und wir hatten damals eben diesen Artikel schon veröffentlicht in den Shownotes, im Rotweinbereich entstehen Spitzenweine und jetzt können wir mal prüfen, ob es wirklich so ist, denn wir genau trinken jetzt zwar ein Weißwein von 2017, aber 3 Rotweine aus dem Jahr 2018. Und es ging ja eben besonders um den Rotwein, der 2018 eben doch dann so toll werden sollte. Und wir können jetzt nachprüfen, ob es wirklich so ist. Genau. Das vielleicht speziell in der Pfalz, wie war das denn? Kirsch-Essig-Fliege war ja quasi schon sag ich mal, nicht erledigt das Thema, aber war schon auf dem abklingenden Ast, gell? Genau, die Kirschessigfliege war ab 2013 ein großes Problem und es wurde dann aber 2018 schon besser. Genau. Vielleicht mal zu den Weinjahrgängen, das ist vielleicht ganz interessant auch, wie die Erträge pro Hektoliter waren. Also wie viel Hektoliter pro Hektar, so ganz schwierig. Heko hat Schwierigkeiten mit Heck. Genau. Geht so los. Wie viel Hektoliter pro Hektar quasi wäre die korrekte Einheit gewesen? Nee, aber es ist ja Hektoliter. 2018 108,9. Also war die Menge quasi mittel bis gut und Qualität sehr gut. Mal als Vergleich ein paar andere Daten. 2017 war es 90,6. 2016 96,1. Das waren auch die Folgenjahre, war so um die knapp 100. Was halt heraussticht, ist natürlich das Jahr 2012 mit 103, 2009 mit 102, 2008 mit 104 und ganz klar zu betonen 2007 mit 111,1 und wo auch die Qualität das erste oder seit langem mal wieder von sehr, sehr gut bis spitze war. Das heißt, es sind so die überragenden Jahre in der Pfalz gewesen. Mhm. Und da gliedert sich halt, wie gesagt, mit einem Wert weit über 100 das Jahr 2018 natürlich da hinten dran. Und also allein von den Mengen und von der Qualität her steht alles quasi auf super. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie sich dann wirklich auch das, was die Winzer draus gemacht haben, in der Flasche auch zu super entwickelt. Da wir ja schon mal das zweite Mal rekorden, haben wir schon mal die ersten probiert. Wir können schon mal vorab sagen, ist geil. Und wir warnen auch euch vor, wir trinken heute für euch Alkohol. Bitte aufpassen, Alkohol in Maßen genießen. Genau. Man hat schon gesagt, wir haben es selbst gekauft, wir sind auch nicht gesponsert, aber wir wollten halt auf das Weingut nochmal drauf eingehen. Gerade ja die Pfälzer und die Winzer sind ja gerade durch die Corona-Krise auch ein bisschen am Leiden. Die leiden und deshalb muss man was tun. Klar, der Privatkonsum ist wohl gestiegen. Mhm. Du hast da, glaube ich, auch Zahlen. Ne? Genau. 6%, hattest du gesagt? Genau, also 2019 gegenüber 2020 um 6%. Mhm. Man weiß natürlich jetzt nicht, was für Weine mehr getrunken wurden. Ich hoffe natürlich auch viel heimische Weine getrunken werden. Ja, das denke ich schon. Das heißt, das passt. Aber auf der anderen Seite, die Gastronomie ist weggebrochen und das ist natürlich schon ein Problem. Das ist noch ein größeres Problem für die Brauereien, weil die ja noch stärker auf die Gastronomie angewiesen sind. Mhm. Also jetzt zu sagen, okay, es ist mehr Wein verkauft worden, dem Winzer geht's gut. Das ist halt schwierig, denn einige, die viele Privatkunden haben, profitieren, vielleicht auch die an Supermärkte verkaufen, aber wer an die Gastronomie verkauft, hat natürlich das Nachsehen. Genau. Das heißt, man hat es immer noch. Ja, und dementsprechend probieren wir natürlich auch hier ein bisschen mal wieder die lokalen Dealer zu pushen. Wir haben mal Gerich kennengelernt, das war auch ganz interessant, hier in Berlin haben wir ihn kennengelernt. Berlin. Weinfest im Botanischen Garten war. Und das war so ein bisschen schwierig, dieses Weinfest. Wir kamen dahin und dann in den ersten Ständen gab es so einen Wein aus Plastikgläsern und so und aus Plastikbechern. Und das hat uns alles nicht so gefallen. Die Stimmung war auch nicht so. Und ganz zum Schluss, also eigentlich strategisch eher nicht so gut aufgestellt, aber von der Dramaturgie gut aufgestellt, war der Stand von Gerich und da gab es plötzlich Gläser aus Glas. Genau, richtige Gläser. Und also richtige Gläser und irgendwie war die Stimmung auch gut und irgendwie auch freigebig. Und da haben wir dann verweilt und sind ins Gespräch gekommen und der Wein hat uns geschmeckt und dann haben wir sofort entschieden, da fahren wir hin. Genau. Da waren wir dann auch 2018 da. Genau, die anderen, also ich war ein bisschen enttäuscht, weil die ersten Stände waren, wie gesagt, viele Pfälzer waren vor Ort. 2017 war das 2017, schon. Genau. 2017 waren wir schon da. War irgendwie, kam nicht so die Stimmung auf, das war irgendwie ein bisschen doof, die Weine waren nicht besonders lecker. Also die Location ist natürlich traumhaft, muss man wirklich sagen, auch wie das aufgebaut war, das war echt alles sehr, sehr cool. Aber irgendwie, also mit diesen Geschirrsituationen, es war allein schon wirklich doof. Ich kann es verstehen, Die wollten natürlich vermeiden, dass sie klirrende Gläser da irgendwie haben und dann die ganzen Scherben da irgendwie aufzulesen sind. Aber diese Variante mit diesen Plastikgeschichten war auch nicht besonders gut. Und Gerich hat sich da, glaube ich, so ein bisschen widersetzt der ganzen Geschichte und sagt, okay, ich habe einfach mehr ein Auge drauf, dass da nichts passiert, dass die Leute quasi nur am Stand trinken, die Gläser nicht mitnehmen. Und natürlich so eine Verkostung aus dem echten Glas dann auch eine andere Sache ist. Ganz was anderes. Ja. Und da haben wir probiert und es war sehr sympathisch. Und dann haben wir gesagt, okay, das nächste Mal, wenn wir in der Pfalz sind, zu unserer Pfalz-Tour, fahren wir da vorbei und gucken uns mal an, wie das da bei ihm vor Ort ist. Und genau. Es ist schon ein bisschen Silicon Valley-like, eine Garage, wo jemand Wein herstellt. Genau, also genau. Das kann man so sagen. Ja, ja, es ist so ein bisschen wie so ein Nerd, der da in der Garage irgendwas macht. Gut, es ist jetzt keine Garage. Genau. Das ist schon ein normales Weingut, aber es wirkt halt so. Ja. Und er ist auch sehr experimentierfreudig, deshalb eben ja auch diese Cuvées. Und das kann er aber auch. Ja. Also ich glaube, Wein ist sein Schwerpunkt. Ja. Also das Weingut liegt am Weisenheim am Sand. Es gibt noch, nicht verwechseln mit Weisenheim am Berg, quasi. Und ja, da sind die schon seit vielen, vielen Jahren, hat er das Weingut von den Großeltern quasi, also hat generationsmäßig wurde es mal weiter übergeben. Das heißt, die haben immer schon Wein gemacht, haben natürlich auch sehr, sehr gute Böden da im Weisenheim. Die Lagen sind da alle sehr, sehr gut. Das quasi liegt so am Fuß der Hart, das genau. Heißt also, ne, das ist dann teilweise natürlich nicht leicht zu bewirtschaften, da kommen wir dann auch noch gleich drauf, genau. Aber eben schon, also da strahlt die Sonne hin und da ist der Weinbau ja auch schon sehr alt, also seit der Römerzeit wird da Wein angebaut, es eignet sich einfach sehr gut und ja, das merkt man eben auch. Genau, und dort hat er, wie gesagt, das Weingut. Ich weiß gar nicht, wie viel insgesamt Hektar er bewirtschaftet, aber es ist, glaube ich, auch nicht eins, also keines der großen Weingut. Das ist eher, glaube ich, so eins der kleineren bis mittleren Weingütern, die da praktisch sind. Also Weisenheim hat natürlich einige Weingüter, das hat eins davon. Ja, klar. Und Gerich ist natürlich der typische Name auch. Das genau. Kommt natürlich vom Gären. Genau. Das ist natürlich man schreibt es mit E. Das ist natürlich ein traditioneller Name von jemandem, der sich mit Wein beschäftigt. Genau. Genau. Und daher, war es völlig klar, dass er Wein kann. Also Wein kann er, Homepage und so kann er nicht so. Muss man vielleicht auch mal hier an der Stelle sagen. Da ist noch Luft nach oben. Aber man merkt, die Kompetenz liegt im Wein. Und natürlich jetzt gerade durch, Ausfall der ganzen Veranstaltungen und Co. Ist natürlich ist er sehr umtriebig. Er ist halt oft auf Weinmessen und so. So haben wir ihn ja auch kennengelernt. Und das fällt natürlich weg. Genau. Deshalb muss man dann so Sonderaktionen vielleicht auch machen. Genau. Und ich glaube, es ist ein ganz gutes Thema, wenn man 6 Flaschen quasi versandkostenfrei bekommen kann. Da kann man bestimmt auch mal was das eine oder andere schöne Mal bestellen und auch ausprobieren. Ja. Ja, und man kann sich die dann eben tatsächlich mit Einzelflaschen bestücken lassen und durchprobieren. Das ist ja der interessante Effekt. Genau. Und das machen wir ja jetzt auch. Ja. Allerdings fangen wir mit einer Flasche an, die jetzt nicht neu ist, sondern die ich schon im Bestand hatte. Deshalb habe ich sie dann nicht nochmal bestellt, weil ich von der noch viel habe. Aber ich denke, der neue Jahrgang wird dann auch noch umso besser sein. Also das ist jetzt eine von 2017. Und da gibt es natürlich jetzt inzwischen 2018. Genau, was wir jetzt hier im Glas haben, ist ein Riesling. Wir werden gleich umsatteln auf Rotwein. Darum trinken wir als erstes den Weißwein. Was gibt es hier dazu zu sagen? Das ist halt, wie gesagt, dieser Riesling, der aus diesen alten Reben quasi gewonnen wird. Das sind natürlich die Gegebenheiten, die örtlichen, etwas schwierig. Das heißt, die Anlage quasi ist noch nach dem alten System bebaut worden. Da möchte man natürlich so eine Anlage nicht rausreißen und einfach wieder das neu bebauen, dass man es quasi maschinell besser ernten kann. Sondern da ist wirklich die Prämisse, dass diese alte Anlage, die über 45 Jahre alt ist, auch die Reben sind halt natürlich auch so alt, dann wirklich noch mit dem Pferd bewirtschaftet werden. Das heißt, auch auf dieser Flasche ist ein relativ langes Etikett, das auch unterscheidet sich von den üblichen Gerig-Etiketten. Ein großes Etikett mit diesem abgebildet mit diesem Pferd, der halt diese, sag ich mal, manuelle Maschinerie da hinter sich herführt für diesen Pflege des Weinbergs. Drauf steht halt gärig, in so unterstrichen in so goldener Schrift. Und unten ist halt, heißt halt der Wein ein PS. Warum ein PS? Eine Pferdestärke quasi arbeitet da in diesem Weinberg und macht halt die nötigen Arbeiten, die in so einem Weinberg nötig sind. Wie schon Maha sagte, Wein aus 2017. 13% Alkohol, 57 Milliliter, ist so eine ganz normale braun-grüne, man weiß es nicht so richtig, Flasche mit einem Longcap-Verschluss, das heißt ein schwarzer Verschluss, einfach ganz simpel und ganz, ganz einfach. Ich mag das ja, es ist wirklich eine schlichte Eleganz, die hier auf der Flasche ist, also es ist wirklich, steht hier sehr gut. Ich finde es zwar auch schon gut, wenn auf dem Deckel von dem Longcap noch ein bisschen was draufsteht, und man zumindest von oben dann erkennen kann, welches Weingut es ist, ist in dem Fall nicht, aber stört nicht. Also ich finde es sehr, sehr angenehm. Außer wenn man von dem Bild absieht auf dem Etikett mit dem Pferd, ist es eine sehr schlichte Flasche und das ist auch irgendwie so ein bisschen das, was gierig macht. Die Flaschen, die anderen sind auch alle sehr schlicht. Ja, genau. Und er setzt eben auch auf bewusster Schraubverschluss, weil er sagt, dann bleibt die Qualität gleich und das lässt sich auch schneller auf Messen und Veranstaltungen lässt sich das schneller öffnen, genau. Muss man nicht mit dem Korkenzieher ran. Allerdings die letzte Flasche, das ist ja auch ein besonders hochwertiger Lagerwein, den man also lagern kann und vielleicht auch sollte, der hat dann den Korken. Genau. Und ja, jetzt haben wir einen Riesling im Glas. Ja. Probieren wir mal. Ja, ganz typischer Riesling-Geruch, ja. Frisch, sehr saurer fruchtig. Apfel, fruchtig. Also helle Farbe natürlich. Mhm. Ja. Leicht mussierend im Glas. Das stimmt, ja. Also auch vom Geschmack her jung. Ja. Das ist das Erste, was auffällt. Ein typischer Riesling-Geschmack, allerdings mild. Riesling kann ja oft sehr sauer sein. Genau. Und das ist hier gut abgefedert, wahrscheinlich durch Mineralien, denn im Abgang ist das so ein bisschen mineralisch. Genau. Es ist jetzt nicht so ein brettharter Riesling, würde ich sagen. Mhm. Ein Anfänger-Riesling, Einsteiger-Riesling. Genau, das ist also sehr bekömmlich, sehr angenehm. Sehr angenehmer Riesling, genau. Die Säure ist zwar präsent, aber das ist jetzt nicht so einer, wo du denkst, so, er ist dadurch sauer, sondern ich glaube auch bedingt durch den Boden, natürlich auch durch die alte Rebe. Man sagt ja, mit dem Alter verlieren natürlich auch die Reben so ein bisschen an Power. Mhm. Das heißt, diese Säure wird vielleicht auch ein bisschen abgepuffert oder es kann natürlich auch durch den Boden kommen. Mhm. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesling, der, glaube ich, Leuten auch schmecken kann, die gerade erst anfangen, Riesling zu trinken. Er ist ja, das könnte sein. Also nicht nur dieser grüne Apfel-Aroma kommt raus, sondern wird auch ganz gut weggepuffert durch so eine birnenartige Frucht. Ja. Dadurch es ist Apfelbirne. Genau. Also ich denke, diese heimische. Dadurch wirkt er, Entschuldigung, ich genau. Hab mich dadurch wirkt er auch so ein bisschen nicht so hart, nicht so kantig. Und ich glaube, so dieses Zitrusfrucht-Aroma kommt so ein bisschen, man erkennt so ein bisschen Quitte drin. Ne? Also das heißt, diese Kombination, dominant grüner Apfel, diese reife Birne, die halt so auch dem Ganzen so diesen Schmelz gibt und bloß halt dieses, ja, Zitrusfruchtige, dieses Spritzige von der Quitte. Das ist so das Geschmacksprofil, wie ich diesen Riesling beschreiben würde. Mhm. Ja, kann man wirklich sagen. Und preislich natürlich, vielleicht mal noch ein paar Worte dazu. Dadurch, dass es halt eine Anlage ist, die man halt nicht vollautomatisiert bearbeiten kann und natürlich auch so eine Bewirtschaftung vielleicht jetzt nicht unbedingt super wirtschaftlich ist. Man könnte natürlich die alten Reben rausreißen, neue reinpflegen, reinpflanzen in dem richtigen Abstand, dass man dann auch maschinell bearbeiten könnte. Hat sich Gierig halt bewusst dagegen entschieden. Er setzt auf die Tradition und auch auf das Besondere. Und ich finde, preislich 12,50 Euro ist absolut okay, wenn man bedenkt, dass es halt wirklich so ein sehr besonders, genau, so ein besonderes Produkt ist mit sehr, sehr viel Arbeit, auch sehr viel manuelle Arbeit und wirklich so ein Spitzenqualitätsprodukt daraus kommt, also absolut gerechtfertigt. Ja, finde ich auch. Also wirklich, also das ist ein außergewöhnlicher Wein und wirklich einer, ja, auch schön zu verschenken, schöne Flasche. Genau. Wie gesagt, es schmeckt praktisch jedem, selbst mir, der ich ja nicht so der Riesling-Trinker bin. Und wenn ihr das auch noch anhört, in Folge 1 habe ich das ja auch nochmal gesagt, dass ich also nicht so für trockene Weine bin. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Ich bin inzwischen, trinke jetzt doch mehr trocken als früher. Aber der ist halt wirklich gefällig. Ja. Der ist halt wirklich nicht so trocken, dass sich die Fußnägel hochrollen, sondern der ist halt wirklich trinkbar. Und das ist wirklich angenehm. Deshalb, den kann man gut verschenken. Und da habe ich gedacht, kann man nichts falsch machen. Kaufe ich. Ne? Man will ja auch keine 3-Euro-Weine verschenken. Von daher ist der etwas höhere Preis ja auch da gerechtfertigt. Gerade mit der Geschichte, wenn man das verschenkt und sagt, ja, pass auf, der Weingut kennt man hier ganz besonders und hier manuelle Arbeit. Das ist schon eine schöne Wertschätzung für die Arbeit. Und ich glaube auch dann für den zu Beschenkenden, der hat dann glaube ich auch das Gefühl, dass er jetzt hier ein tolles Produkt einfach bekommt. Ja, ja. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand Sorte schmeckt, wenn ich. Also da muss man schon, also wie gesagt, es ist wirklich für Einsteiger auch das Richtige beim Riesling. So, wir neutralisieren. Ich habe gerade mein Glas ausgespült. Ja, wir haben hier auch so Grissini-Sticks, die allerdings ein bisschen Wasser gezogen haben. Feuchtigkeit, ja. Und nicht so, nicht mehr so gut schmecken. Und wir haben Parmaschinken-Chips. Und die, da nehme ich auch mal was, dann ist das gut neutralisiert. Was Parmaschinken ist, der scheinbar nochmal frittiert wurde. Genau. Ist sehr fett, aber passt da gut zur Neutralisierung des Alkoholgeschmacks. Also gerade hier passend. Ja, machen wir weiter. Genau, jetzt gehen wir in die Fraktion Rot, genau. Die Rotweine sind also sehr schlicht, so ein gelblich-schwarzes Etikett, also unten so gelblich-orange, oben schwarz-gärig, da drauf. Ist eher dunkelblau, oder? Ja, nicht schwarz-dunkelblau, genau. Genau. Ja, dunkelblau, sehr dunkelblau. Und dann steht da eben der Name des Weins und oben eben nochmal gärig. In der Mitte ist so ein Gärkamm. Genau. Das ist das Familiensymbol. Und ich gieße mal ein. Ja. Wir beginnen mit dem Diablo. Das ist ein Cuvée. Ja, der auf der Homepage ganz lustig beschrieben ist. Also die Homepage, also wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, Homepage nicht seine Kompetenz. Auch die UL für den Diablo ist nämlich Diabolo, genau. Also nicht ganz so optimal, aber ist alles richtig verlinkt. Man kann es sehen, bloß wenn man drauf achtet, sieht man halt, dass die URL da ein bisschen kreativ geschrieben ist. Genau, ist ein Cuvée, hast du ja schon gesagt. Und zwar ein spezieller Cuvée aus 2 Weinsorten. Ja. Und zwar einmal der, naja, vielleicht ein bisschen schlechtes Image abbekommenen habe Dornfelder. Ja. Und ist aber zu Unrecht. Genau. Image. Ja, definitiv. Kann nämlich guten Wein rausmachen. Ja. Und so ein bisschen so Massenwein. Genau, geworden, leider. Und deshalb gibt es da eben noch billige Weine, die vielleicht nicht so gut sind, aber sehr gut geeignet, auch sehr lagerfähig und auch ein immer. Ist so eine Rebsorte mit viel Entwicklungspotenzial. Ja, ja. Und dem Dunkelfelder. Ich glaube auch, wenn man einen Wein Diablo nennt, dann muss er ja quasi aus der Hölle kommen. Der muss halt dunkel-schwarz sein. Und das macht, glaube ich, der Dunkelfelder sicherlich in der Farbe, aber auch ein Stück weit zum Geschmack. Ja. Also ein Touch von Lila ist da drin. Das stimmt. Wenn man dran riecht. Ja, 13% Alkohol. Riecht man nicht, also richtig schwer, gar nichts. Also riecht immer nicht schwer, nee, das stimmt. Aber es riecht beerig, also sehr fruchtig im Geruch. Ich würde auch sagen, getrocknete Beeren. Also sehr intensiv. Geschmack auf jeden Fall. Ja. Geschmack, getrocknete Beeren, Kirscharoma ist auch drin. Jetzt habe ich beim zweiten Schluck sogar einen Touch Pflaume, würde ich sagen. Hatte ich vorher nicht. Das würde aber zum Dunkelfelder passen. Okay. Das werden wir gleich noch sehen. Wir trinken ja gleich noch einen Dunkelfelder. Ja, da ist noch ein Touch Pflaume drin. Ja. Aber Cassis auch. Ja, also Cassis, ist wirklich sehr ausgeprägt, sogar der Cassis. Also man könnte den sogar nochmal in Champagner schütten. Übrigens 2018 war ein gutes Champagnerjahr mit großen Mengen, genau. großen Ernten, ja. Erntemengen. Die Champagner liegt ja in Nordfrankreich, da war es mit der Hitze nicht so schlimm. Und naja, doch, es war schlimm, aber es gab halt wirklich viel Ertrag. Ich kann mich dran erinnern, an die Headline, dass quasi in der Champagne noch nie so viel, ja. Genau, Ertrag gemacht wurde, ja. Wie 2018. Also ein Schluck, ein Schuss Diablo rein, verbessert jeden Champagner. Genau, genau. Statt Cassis. Ja, das ist auch einer, der nicht trocken ist. Mhm. Feinherb, genau. Das heißt also mehr als 9 Gramm Zucker, 9 bis 12 Gramm Zucker, genau. Dann ist der feinherb. Also man muss halt bedenken, dass so feinherb und halbtrocken sind zwei Bezeichnungen, die. Ja, so früher sagte man halbtrocken. Genau, halbtrocken. Und das klang irgendwie negativ. Ja, nicht plus, richtig trocken. Genau, plus natürlich auch halbtrocken. Quasi auch nur bis maximal 18 Gramm Restzucker haben dürfen. Also das obere Ende. Mhm. Also ein halbtrockener Wein war quasi so zwischen 12 und 18. Und genau dieser. Zwischen 9 und 18. 9 und 18, Entschuldigung. Genau. Und Feinherb ist nur bis 12? Genau. Ja, das denke ich doch. Also 9 bis 12 ist Feinherb, ja. Mhm. Das hat quasi unter dem halbtrockenen ist, aber. Schon die Range bietet, um halt den Wein dahin zu. Merkt man gar nicht. Der schmeckt eigentlich schon trocken. Hat auch so einen leicht herben, angenehm herben Abgang. Mhm. Ist auch nachhaltig im Geschmack und ist tatsächlich ein Wein, den man eben auch zu gegrilltem Fleisch ja, oder auch Käse. Also ich glaube, das ist auch ein hervorragender Wein für Käse. Ja. Also für kräftige Käse. Also allgemein ist der im Mundraum geschmacklich noch sehr, sehr sehr präsent, sehr präsent, dick. Ja. Im Abgang ist er nicht so krass dick, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber auch dadurch, weil er halt ein Feinherber ist. Ich glaube, die Struktur würde sich ändern, wenn er wirklich ein extrem trockener Wein wäre. Mhm. Ist aber so jemand, den wirklich sehr, sehr gut auch zu kräftigen Speisen sich problemlos behaupten kann. Ja, und ist vielleicht auch eine deutsche Antwort auf die mediterranen Weine. Ich hatte den bewusst im Jahr davor, wo ich den PS gekauft habe, nicht gekauft, im Gegensatz zu den anderen, die noch kommen werden, weil mir der zu, ja, ich gedacht habe, auch zu mediterran, aber jetzt, und das ist der 2018er Jahrgang, dieser tolle Jahrgang, da kann man dann nicht mehr sagen, können die Italiener besser, zumal sie ja Einbußen hatten im Süden. Und also bei Italien bin ich ja doch mehr für mittel- und süditalienischen Wein. Obwohl ich ja jetzt Empfehlungen bekommen habe aus dem Trentino, da muss ich vielleicht doch nochmal meine Meinung ändern. Ja, und dieser kann aber mithalten. Der ist halt wirklich, also das ist vielleicht auch der 2018-Effekt, ne? Der ist halt wirklich klasse. Also das ist wirklich was, also würde ich vielleicht dann doch jetzt nachbestellen. Ich finde, das stimmt, das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung. Das ist die deutsche Antwort auf diese mediterranen Essensbegleiter, ja, Stegweine in Spanien. Ja. Und ich bin ja auch so ein Weintrinker, der mal zum Käse oder auch ganz ohne, so abends, wenn man mal ein paar Serien schaut, kann man auch mal ein Glas Wein trinken, in Maßen natürlich. Und da war ich eben beim Diablo zurückhalten, weil er dafür nicht so geeignet schien, obwohl die 2018er Edition scheint mir nun doch passend zu sein, selbst dazu. Ja. Ja. Wollen wir neutralisieren? Ich habe schon neutralisiert, ja. Ja, habe ich hier. Ja, habe ich schon. Dann kommen wir zum Dornfelder. Wir haben jetzt einen reinen Dornfelder. Nee, kein reiner Dornfelder, sondern Dunkelfelder. Reiner Dunkelfelder. Können auch gleich noch was zum Dunkelfelder an sich sagen. Ist ja eine neuere Rebsorte. Der ist jetzt auch sehr leicht mit 10%. Wieder so eine elegant einfache Flasche. Die Flasche ist auch schon sehr dunkel, also sehr dunkelgrün, vielleicht sagen dunkelbraun vielleicht sogar, also noch dunkler als die anderen, weil es ja auch Dunkelfelder ist, hat man den Eindruck, vielleicht wenn man ein bisschen was rausschüttet, dann weniger. Und man sieht, wenn man das eingießt, wirklich sehr dunkel, der Name ist also Programm Und ja, also schauen wir mal. Also obwohl er so dunkel ist, eben jetzt ein leichter Wein. Mhm. Ein bisschen lüften vielleicht noch. Ja, und man riecht eben auch schon diesen ganz typischen, das ganz typische Rotweinaroma ist drin. Auch so ein Tick ins Lila geht er auch. Hat nur, Anführungszeichen, 10% Alkohol. Ja, das ist erstaunlich eigentlich. Sehr, sehr wenig, ja. So einen schweren Wein. Mhm. Und ja, das ist schon, erstaunlich wirklich. Also ich bin sehr gespannt, wie der schmeckt. Ich bin ein großer Freund eigentlich, hatte auch immer Dunkelfelder gekauft die letzten 2 Jahre. Und ja, genau. Und auch das ist wieder, muss man sagen, der Dunkelfelder an sich ist eben schon eine Antwort auf die dunklen Weine aus dem Mittelmeerraum. Er hat also versucht, tatsächlich durch Züchtung immer so zu kreuzen, dass es dunkler wird, weil man das eben gerade wollte. Ist also wirklich Selektion. Ne? Mhm. Selektion hat sich also die Evolution zunutze gemacht, indem man sie nachgestellt hat, indem man immer das gekreuzt hat, was besonders kam. Übrigens eine Neuzüchtung aus Edenkoben, ja, wo wir auch schon waren, auch in der Pfalz. Ja. Pfalz ist also tatsächlich eine Züchtung aus der Pfalz, die aber lange, lange Zeit ein Versuchsanbau war. Ein Versuchsanbau war, lange Zeit ein Schattendasein geführt hat. Und erst wirklich, obwohl es schon Anfang des 20. Jahrhunderts gezüchtet worden ist, gibt es erst Sortenschutz seit 1980 und der wird eigentlich erst seit kurzem eingesetzt. Mhm. Ne? Also geht so los, eigentlich auch erst nach 2007 haben wir noch 0,4% der deutschen Rebfläche nur, das ist also verschwindend gering. Gut, Rotwein ist an sich natürlich geringer, nimmt dann aber zu. Mhm. Ne? Also wirklich in neuerer Zeit und auch besonders in der Pfalz. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon auch ein Pfälzer Wein. Mal geguckt, Rebfläche Hektar, 185 in der Pfalz, aber in Württemberg ein Hektar nur. Mhm. Also Franken ein Hektar. Also das ist schon nochmal auffällig, dass das gerade in der Pfalz und ein bisschen in Rheinhessen, aber kommt auch nicht dran, das sind dreimal so viel in der Pfalz. Das ist halt schon auch, glaube ich, ein Pfälzer Produkt. Und hat die Pfalz natürlich auch nochmal wirklich so thematisch besondere Möglichkeiten. Naja, wir schauen mal. Genau, also Farbe erstmal klar, Dunkelfelder, wieder, also man kann sagen, dunkelrot, je nachdem, auf was für ein Untergrund da steht, können wir auch sagen, fast schwarz. Wir haben jetzt hier einen hellen Tisch, dann sieht man natürlich es noch ein bisschen besser durch, aber es ist wirklich schon sehr, sehr dunkel. Ist mild, sehr mild. Mhm. Merke ich jetzt auch gerade. Ist fruchtig mild, also ist wirklich sehr, sehr, der ist auch sehr warm. Also ich würde sagen, also warm, das ist so ein Wein zum alleine trinken. Ja. Also nicht zum, man kann schon in Gesellschaft trinken, aber man muss dazu nichts essen. Genau. Das ist wirklich ein Wein und dadurch, dass er eben auch nur 10% hat, kann man mal gut so abends mal so, muss man aufpassen, dass man die ganze Flasche leer trinkt. Genau, Schwarzkirsche ist wirklich so gastronomierende Kirsche. Ist so, genau, so. Amarena, ja. Kirsche, vielleicht. Ist ein bisschen, also diese, ich glaube, das ist Amarena durch dieses leicht süßliche, genau, aber ich glaube, Schwarzkirsche ist so der dominante Geschmack. Mhm. Aber auch Pflaume, es geht in Richtung Pflaume, ganz eindeutig. Ja. Reife Pflaume, die da drin ist. Vielleicht sogar Trockenfrüchte. Mhm. Mhm. Und er ist auch nicht zu süß. Nee, also, das stimmt. Also der ist schon süß. Also zum Vergleich, der andere ist ja schon, ist das natürlich schon in Anführungszeichen, ich weiß gar nicht, wie viel Restgramm Zucker der hat. Aber ich glaube, der ist auch halbtrocken. Ist auch feinherb. Ja, ich glaube nicht. Halbtrocken? Also könnte sein. Könnte sein, dass er mehr als feinherb hat. Aber ich meine, ich denke eigentlich, und die Entscheidung war auch richtig, zeigt sich ja jetzt auch, dass man den nach dem Diablo macht, weil der den Diablo erdrücken würde. Mhm. weil er eben nicht schwer ist im Sinne von alkoholisch schwer, sondern ja, es ist ja, es ist durch den Geschmack, es ist richtig auch geschmacksintensiv. Also laut Homepage ist der Bezeichnung mild, das heißt ein Restzuckergehalt über 45 Gramm pro Liter. Boah. Das heißt also, es ist hier richtig fast schon im Bereich Süßwein. Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also er schmeckt nicht so, definitiv nicht. Gell? Mhm. Aber was mild auch noch bezeichnet, ist halt ein Wein immer mit einem geringen Säuregehalt. Mhm. Das heißt, darum wirkt er auch so, in Anführungszeichen, so wie er ist, so süßlich, weil halt natürlich die Säure relativ zurückgefahren ist. Mhm. Dementsprechend kommt er halt ja dann auch wirklich so mild, auch wie es wirklich heißt. Drüber. Im Nachgeschmack hat er einen ganz leichten herben Touch, aber nicht unangenehm. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen bitter, aber er ist ein deutlicher Nachgeschmack da. Genau. Und er ist anhaltend auch. Ja. Das spricht dafür, dass man ihn so für sich alleine trinken kann. Ja, also schön. Genau. Also ganz außergewöhnlich eigentlich. Der ist selten sortenrein, weil die Hauptanwendung von Dunkelfelder tatsächlich ist, dass man den beigibt für Farbe und genau vielleicht auch für den Geschmack zu zum Beispiel Dornfelder. Ja, genau. Ja, also der Dunkelfelder macht das dann nochmal richtig dunkel und das nennt man dann übrigens auch Deckwein. Genau, Deckwein, ja. Ja, ja, aber es ist wirklich ein außergewöhnlich, finde ich. Also ja, macht Spaß. Mhm. Also ist wirklich so ein Wein, den man mal so für sich trinken kann. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall auch gut vom Kamin abends mal oder halt, wie gesagt, wenn es auch warm ist im Sommer. Finde ich, wenn man nicht so ein ganz so ein Brett haben möchte zum Tagesausklang, wenn es dann draußen schon ein bisschen kühl wird, kann man den, glaube ich, sehr, sehr gut trinken. Vielleicht kann man den sogar etwas kühler trinken. Ja. Ja, das könnte man sich im Sommer mal überlegen. Mhm. Mhm. Passt ganz gut, finde ich. Und liegt halt auch preislich bei 8,50 Euro, die Flasche mal so als Orientierung. Das ist, also ist wirklich gut bezahlbar und auch sehr angemessen. Also, ich würde mal gucken, was der Dunkelfelder denn preislich liegt, den wir gerade gesprochen haben. Der Dunkelfelder ist 8,50 Euro, Entschuldigung. Kann man doch nichts sagen. Und der, doch, 8,50 Euro, genau, das war Dunkelfelder. Und vorher hatten wir den Diablo, wollte ich mal gucken, was der war. Ja. Diablo liegt bei 6,90 Euro. Ja, da ist es geil. Also, kann man eigentlich überhaupt nicht, da sollte man gar nicht zögern. Genau. Oh, also. Ist nicht trinken teurer quasi, ne? Ja, ist nicht trinken teurer, würde ich auch sagen. Ja, jetzt brauchen wir einen Korkenzieher. Für ja, habe ich schon hier liegen. Letzte Flasche, wunderbar. Wir müssen nochmal neutralisieren ein bisschen. Mal neutralisieren, ich nehme gleich noch so einen Chip, der passt auch gut dazu. Habe ich den Korken, hier habe ich den gelegt. Da hat man mich dann. So, jetzt kommt die erste Flasche, die bei Gerig von dem Sortiment, was wir jetzt haben, mit einem echten Korken ausgestattet ist. Das heißt, ich nehme jetzt hier unser Werkzeug, um das zu öffnen. Hat auch einen Preis gewonnen. Genau, ja. Hat einen Preis, 90 Punkte bei Meininger's Rotweinpreis, genau, Deutschland 2019. Es gibt ja so viele Preise, da ist schon gar nicht mehr so up-to-date, was, wo, wie, was gemacht wird. Das ist aber auch, ich denke, das ist werden wir gleich sehen. Ja. Die Flasche ist ein bisschen anders. Ja. Nee, warte mal. Doch. Stimmt, genau, die Schulterhöhe. Höher, die Schulterhöhe ist so größer, höher und sie läuft auch so ein bisschen, unten ist sie etwas enger als oben, meine ich. Es läuft auseinander. Genau, stimmt, Also ein bisschen eleganter, aber auch ein schlichtes Etikett. Da vorne steht nur Gerig Ducat Pfalz drauf und hinten natürlich noch ein paar mehr Informationen. Da 13% Alkohol. Echter Korken, muss man sagen. Echter Korken, genau. Kein Presskorken. Wenn du mal da das Wasser ausdrinkst, entfernst aus deinem Glas. Gesagt, getan. Ja. Rotwein trocken, Ja. Das ist also jetzt wirklich ein trockener Wein, auch ein Cuvée. Du kannst vielleicht gleich noch sagen, was da alles drin ist. Du siehst schon sehr dunkel. Ja, also wenn man den einschenkt, also ist sogar noch dunkler als der Dunkelfelder. Ja. Erstaunlicherweise. Ich glaube, es liegt auch daran, da ein bisschen auch farblich der Dunkelfelder bestimmt da schon nachgeholfen hat. Mhm. Und zwar reden wir jetzt hier von einem auch im Barrique ausgebauten Wein. Ja. Drin wird bestimmt sein ein Cabernet Sauvignon. Mhm. Und was besteht denn noch? Warum ein Sauvignon, was ich tippen würde, weil halt Barrique, da eignet sich natürlich Sauvignon ganz gut dazu. Und achso, hier steht es drauf, genau. Ducat, Cabernet Sauvignon steht drauf und nee, nix, ist gar kein Cuvée. Was? Dann müsste aber doch Cabernet Sauvignon draufstehen. Also hier auch laut Weinliste steht Cabernet Sauvignon drauf, Barrique, Rotwein, trocken. Und auch auf der Homepage, wie gesagt, kann ich mal sagen, da ist ein bisschen Luft nach oben noch mit der Gestaltung, steht, warte, erst muss ich mal gucken, wo der steht, wo der stand. Genau, steht in der Beschreibung, Cabernet, Barrique, Wein, Rotwein. Nee, es ist kein Cuvée. Mhm. Bin ich jetzt erstaunt. So. Also trocken ausgebaut. Ist auch 2018. Ja, man riecht in der Nase so ein bisschen leichtes Barrique, aber nicht übertrieben. Ja. Man riecht Brombeeren, reife Brombeeren, Kirschen. Also wirklich reife Pflaumen. Mhm. Ja. Und so eine gewisse Würze, ich weiß nicht, was für ein Gewürz das ist. Ja, so ein bisschen Nelke. Weihnachtlich. Nelke, genau. Irgendwas, ganz eindeutig Nelke. Ich habe gerade überlegt, irgendwas Weihnachtliches. Vielleicht sogar noch ein bisschen Zimt, aber Nelke, würde ich vor allen Dingen sagen. Aber ganz, also ein ganz toller Wein, der fast zu schade ist für den Käse, aber mit Käse geht es auch gut. Also Fleisch, Käse geht alles. Aber er hat eben so ein, hat auch ein bisschen Vanille, Nelke. Das kommt, glaube ich, durch das Barrique. Mhm. Ja. Man schmeckt die Holznoten. Ja. Das merkt man auf jeden Fall. Jetzt habe ich mal. Und der schmeckt jetzt schon. Ich denke, wenn man den ein bisschen lüften lässt, dann wird der noch besser. Mhm. Aber er ist auch gut in der Nase. Die Barrique-Noten, die Fruchtnoten sind schon in der Nase. Ich habe jetzt gerade mal bewusst zu dem Schluck mal ein bisschen Fleisch mitgenommen. Ja, das mache ich auch mal. Passt sehr gut. Ja. Also auch zu kräftigem Fleisch. Das haben wir ja hier. Mit dem Barrique-Ansatz und dieser leichten Vanille. Diese Pflaumige passt wirklich sehr gut. Ist auch im Abgang relativ breit, muss man sagen. Ja. Man hat was davon beim Abgang. Oh ja, sehr gut mit dem Fleisch. Auf der Zunge merkt man im Abgang dann, dass er doch trocken ist, aber kommt nochmal Volumen hinten raus. Mhm. Man hat also auch nach dem Schlucken, hat man in dem Halsbereich auf jeden Fall noch ein Geschmackserlebnis. Und er hat eben vor allen Dingen auch einen sehr angenehmen Nachgeschmack. Ja. Also jetzt. Nicht alkoholisch vor allem, dieser Nachgeschmack. Nicht alkoholisch, fruchtig und also wirklich sehr angenehm eigentlich. Mhm. Also gerade deshalb würde ich den auch beim Feuer trinken. Mhm. Also der ist jetzt auch ein bisschen teurer. Das ist, glaube ich, 17 Euro. Aber ich glaube, jeder Euro lohnt. Mhm. Also das ist wirklich so ein Wein. Genau, 17 Euro. Wo wir im Top-Qualitätssegment sind. Mhm. Das sieht man auch bei Vivino. Die meisten geben 4 Sterne, sogar 5 Sterne, aber der Peak ist bei 4 Sternen. Und auch die Bewertungen hier bei Vivino sind klasse. Ich lese mal was vor, was hier einer schreibt, das bin ich. Im Glas Blutrot, ne, ist eher lila-rot, mit mittlerer Farbintensität. Na, ja, Jetzt muss ein anderer Jahrgang sein. In der Nase zunächst Nelken, etwas Vanille, Zimt und leicht sauer. Nee, fand ich gar nicht. Am Gaumen schön rund und mild, ja. Mhm. Tannine und Säure gewinnen im Abgang an Präsenz. Ja, das ist richtig, aber sehr ausgewogen. Ordentlicher, fruchtig, leicht marmeladiger Nachhall. Ja, das ist gut beschrieben mit dem marmeladigen Nachhall. Der schön von Säure unterlegt ist, braucht unbedingt Luft, ja, würde ich auch sagen. Toller Kapsuff aus der Pfalz. Hier, dry, a little bit fruity, blackberry, blueberry, soft on the tongue. Würde ich auch völlig zustimmen. Guck, ach, das bin ich ja, der hier schreibt. Notes of berries, excellent rich red wine. Goes with meaty and spicy foods. It's strong cheese, kann ich voll unterschreiben. Ist auch von mir. But even for a drink at your fireplace, it pleases alone. Ja. Also, wirklich großartig. Es war erst früher Nachmittag, aber ich muss mir nochmal nachschenken. Schenk mir nochmal nach, genau. Freitag. Nee, ich finde nicht mehr, nicht, danke. Ach, du nicht. Ja, du bist vernünftig, ich nicht. Bin aus dem alten Haus. Also, er bleibt ganz gut. Wirklich toller Wein. Also, ich merke es jetzt auch, ich bin mal ganz begeistert. Nochmal ordentlich Wasser nachgetrunken und trotzdem bleibt noch eine Note auf der Zunge. Das heißt, also die Nachhaltigkeit ist da im Gaumen super präsent. Ich finde, ich bin ja kein großer Barrique-Fan. Nee, aber ich eigentlich auch nicht. Aber dieser Barrique ist halt angenehm. Das ist nämlich nicht so, der ist nicht so hart. Also ich weiß nicht, wie lange und wie viel er Barrique gesehen hat. Es ist definitiv da und präsent. Mhm. Aber es ist nicht so das Level erreicht, was ich schon wieder unangenehm finde. Er hat das Gute vom Barrique. Die Vanillenoten und nicht das Unangenehme. Na ja gut, das hängt natürlich dann auch möglicherweise an den Tanninen, genau, dass es halt so sehr herb ist. Mhm. Ja? Also ist schon toll. Also es ist wirklich, also man sieht, das kann er, Gehrig. Und tatsächlich eben nur Cabernet Sauvignon hätte ich dann auch draufgeschrieben. Aber es ist wirklich ein toller Wein. Mhm. Also kann man gar nichts sagen. Das ist wirklich der Höhepunkt von diesen Weinen. Deshalb war unsere Dramaturgie da auch richtig. Definitiv. Und wie gesagt, mit dem Korken haben wir liegen lassen. Das Problem ist nur, der bleibt bei mir nicht liegen. Nee, das ist einfach unglaublich. Der verdunstet unter im Glas. Ich bin sonst jemand, der schon mal was liegen lässt, auch was Gutes liegen lässt, weil ich mir denke, es gibt auch noch anderes Gutes. Aber das ist so einer, also ich weiß das. Ich bin, denke mir, ach, jetzt haben wir mal. Habe ich mal ein schönes Gulasch gekocht. Ich bin ja so ein bisschen dazu übergegangen zum Kochen, dank Corona. Und ach, jetzt abends, ach, was trinkt man dazu? Dunkelfelle habe ich schon ins Gulasch geschüttet. Da muss es irgendwie noch was Besseres sein. Und dann kommt mir doch oft dieser Dukat in den Sinn und dann sind die Flaschen weg, obwohl man sie eigentlich lagern wollte. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, warum sollte ich jetzt, ich habe natürlich auch schöne italienische Weine und portugiesische Weine und ja diesen katalanischen Wein auch, den wir hier schon mal hatten, bei den Mediterranen. Und die sind auch gut. Mhm. Aber dann denke ich mir, die italienischen Weine kommen gar nicht an gegen diesen. Ja. Und sind meistens auch teurer. Ja, das kommt auch noch dazu. Ja. Der katalanische Wein ist auch schon außergewöhnlich gut, aber ist auch teurer. Und dann denke ich mir, ach ja, vor allen Dingen den, der ist auch lagerungsfähig. Und dann denke ich, oh, ja, lagere ich den einen und nehme doch lieber den. Ja. Weil der eben auch jetzt schon sehr, sehr gut schmeckt. Ja, also schade, dass der nicht vorhält, aber gut, man kann natürlich nachbestellen. Wobei man sich da mal überlegen sollte, tatsächlich an sich zu halten und einen oder zwei Flaschen zurückzulegen und neu zu bestellen und dann erstmal den neueren zu trinken, damit der noch ein bisschen nachreift. Genau. Das ist, glaube ich, eine gute Strategie. Das werde ich machen. Ja. Dann steht schon fest, dass ich den nachbestelle. Ja. Also auch wirklich gut. Ich finde auch Preis-Leistung das super spitze. Also kann man nichts falsch machen. Super, das ist eben das Schöne in der Pfalz. Ich meine, wenn wir das jetzt immer sagen, wird sich das sicherlich auch verändern. Aber ich bin eben der Meinung, dass das Besondere an der Pfalz ist eben, dass Preis-Leistung stimmt. Ja, ja, ja. Noch. Du hast andere Gegenden und wie gesagt, Italien haben wir schon erwähnt. natürlich sind das gute Weine, nur mhm. die sind dann plötzlich so teuer, dass man sagt, Moment mal, also muss das jetzt sein? Mhm. Kriege ich nicht für den Preis was Besseres von woanders? Ja. Na? Also wir hatten ja neulich schon Ribera del Duero. Genau. Ist meistens nicht so teuer wie die Italiener und eben wenigstens das gleiche Niveau. Na? Und auch die portugiesischen Duero-Weine sind so. Und jetzt eben auch die deutschen. Mhm. Durch den Klimawandel, so schlimm es ja ist mit der Klimakatastrophe. Aber die deutschen Rotweine sind inzwischen so gut, dass sie mit allem mithalten können. Und wenn der Preis dann eben so ist, dass es eben auch attraktiv ist, mhm. dass man eben für 17 Euro einen Wein bekommt, bei dem man in Italien mindestens 28 zahlen würde, mhm. wenn nicht sogar mehr, na, dann sage ich doch, okay, dann ist es der. Ja. Ja, oder wie wir in der Folge 71 gesprochen haben, ja, mit den Rotwein-Raritäten, gerade die mallorquinischen, klar, weniger Fläche, mehr Aufwand und Co. Ja, natürlich, aber natürlich. Da war es natürlich. Nee, da kommen die nicht dran. Nee. Da kommen die nicht dran. Das ist eben der Punkt. Und dann doch lieber den. Klar, also wir waren ja dann auch ein bisschen von dem Zypriotischen enttäuscht, ja. wo sicher auch viel Aufwand getrieben wird, mhm. was sicherlich nicht leicht ist. Also von daher, wobei ich sagen muss, der von Ribera del Duero war wirklich klasse. Mhm. Ja? Und der ist auf hohem Niveau. Mhm. Auch die Nachbestellung war auch nicht teuer. Mhm. Wie gesagt, der hat, glaube ich, 7,50 Euro gekostet ja, ja, ja. In der Nachbestellung. Den habe ich ja auch schon probiert. Der ist natürlich noch nicht ganz so reif, aber der hat auch hohes Potenzial, dass ich liegen. Er kam übrigens versendet in einem Paket, wo sie umgekehrt drin waren. Also, das war auch kein Zufall. Was war drin? Umgekehrt? Umgekehrt. Die nach unten. Ach so, okay. Die waren praktisch auf dem Korken. Okay. Mh. Und das war jetzt nicht irgendwie falsch eingepackt oder ja. falsch versendet, sondern es war sogar aufgemalt. Dass die Flasche falsch rum ist. Dass die Flasche falsch rum ist, wie die Flasche drin ist. Aha. Weil offenbar, sie haben es wahrscheinlich extra draußen drauf gedruckt, damit die Leute nicht irgendwie Fehler machen mhm. beim Auspacken oder so. Also stand eben drauf, oben, unten, mhm. mit dem Pfeil mhm. und dann war eben eine Flasche, die umgekehrt gezeichnet, ja. aufgezeichnet war. Das fand ich interessant, das habe ich so noch nicht gesehen. Mhm. Erscheint mir aber logisch, denn stell dir mal vor, du bist Zwischenhändler oder sonst was. Ja. Und der Wein steht bei dir im Lager. Aufrecht, genau. Aufrecht. Dann wird der Korken trocken. Der wird trocken und dann ja. Ja, ja, ist alles hin. Der Korken muss feucht gehalten werden, deshalb lagere ich die ja liegend. Mhm. Gut, bei Plastikkorken sage ich mir immer, eigentlich sollte man die nicht liegend lagern, aber gut, das ist halt so, geht halt nicht anders. Also Plastikkorken würde ich schon sagen, aufrecht. Aber man weiß es ja unter Umständen nicht, was mit Korken drin ist. Aber jetzt hier bei den teuren Weinen kann man ja relativ sicher sein, dass ein richtiger Korken drin ist. Und dann müssen die liegend lagern oder eben tatsächlich auch umgekehrt ja. auf dem Korken. Das hat auch den Vorteil, wenn du den Korken ziehst, hängt da der Weinstein dran, ja. bist du dann auch gleich los. Das stimmt. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Aber wie gesagt, die sind in der Kiste umgekehrt und die werde ich auch noch lagern, auf jeden Fall, weil ich denke, dass der gewinnt. Aber der ist halt wirklich, dieser Ribera del Duero für die gute Qualität, extrem billig. Ja. Ja, ja. Aber wenn du italienische Weine kaufst, die gibt es nicht unter 20 Euro in dem Sinn. Und jetzt hast du hier diesen Top-Wein für 17 Euro. Ja, meine Güte, dann nehme ich doch also alles, was recht ist. Genau, ja, damit hast du noch quasi noch deinen ökologischen Fingerabdruck, hast noch genau, ein besseres genau. Gewissen dabei, gell? Weil das lokal bessere und Gewissen, ja. lokal, ich unterstütze einen Winzer, den ich kenne, von dem ich weiß, dass er gut arbeitet, das weiß genau. man ja in Italien auch nicht, was sie da sonst noch machen. Genau, gerade mit den italienischen, wird am Ende gepuncht. Gerade mit den italienischen Weingesetzen, die ja wirklich sehr, sehr großzügig auszulegen mhm. sind, muss man ja, ja auch ja. dazu sagen. Ja, ne? ja. Also fängt ja schon an, große Mengen an Fremdweine hinzufügen. Genau, ohne hinzufügen muss nicht deklarieren. Genau, ein Co. Ne? Also da gibt es halt so, also ist ja auch okay, dass man das machen darf, aber für mich, für meinen Anspruch ist es so, fühle ich mich dann verarscht. Und so, wenn ich halt weiß, die Deutschen haben da eine relativ enge Gesetzgebung, das heißt, in die Flasche darf halt nur das rein, was draufsteht. Ja, natürlich darf auch ein bisschen gewisser Anteil an Fremdprodukt rein, ich glaube bis 7%, aber es ist halt nicht wie in Italien, ich glaube, das ist mindestens zweistellig, gell? Mhm. Naja. Naja, und dann kommt es eben auch noch versandkostenfrei. Es genau. ist gut fürs Gewissen, es ist gut fürs Und selbst also für das Portemonnaie, für alles. Also, mhm. Und es schmeckt auch noch super. Ja, klar, ja? Na klar. Und ich weiß, das ist, wenn ich die das nächste Jahr bestelle, wird der auch wieder gut schmecken. Mhm. Ja. Deshalb kann ich nur sagen, kauft deutsche Weine, ja, und auch österreichische, genau, und auch 2018 war, glaube ich, besonders gutes Jahr in Österreich. Kann man auch tun. Ja. Auch da gibt es Top-Weine, müssten wir direkt auch mal was machen. Ich habe auch ein paar zu Hause. Ich habe auch ein paar zu Hause, ja. Dann tragen wir die mal zusammen. Ich habe zwei sehr gute österreichische Weine jetzt gerade bei mir. Wenn die zusammentragen, machen wir mal was über österreichische Weine. Denn ich glaube wirklich, meine Österreich ist ein bisschen Verruf geraten durch den Glykol-Skandal, aber der ist so viele Jahre her, 30 Jahre oder mehr. Aber als wir zu Weinmesse hier in Berlin waren, kannst du dich erinnern, da waren die Österreichischen auch zwar top, weil wir was getrunken haben, aber hat uns alles auch nicht so super geschmeckt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja. Aber ja, ich war, wir hatten ja Easter Egg in Wien vor 2 Jahren. In 2019, genau. Ja. Und da war ich beim Heurigen und auch da, weil natürlich nach dem tollen Sommer war das natürlich ein Top-Wein auch, ne? Der Heurige dort. Ja, Ostern 2019, weil 2018 der Wein, genau. Und der war einfach top. Ne? Also da gibt es dann auch schon auch gute, also wie gesagt. Aber wie gesagt, also an Gehrig gibt es irgendwie keinen Weg vorbei. Also das ist einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr top und insgesamt einfach wirklich, ja, kann was. Und wir haben ja gesehen, Diablo ist ja ein Cuvée. Ja. Cuvée kann er eben auch. Ich dachte auch immer, der Ducat sei ein Cuvée, aber wie wir jetzt wissen, ist das gar nicht der Fall. Mhm. Aber wirklich klasse. Also der 2018er ist auch noch besser als der 2017er, den ich zu Hause habe. Und auch eine Flasche davon da ist. Dann hier dann nochmal im Vergleich. Trinken und unbedingt ein toller Wein. Also sagst du jetzt, um vielleicht mal ganz von vorne mal unsere Aussage oder diese Aussage zu prüfen, war das Jahr 2018 wirklich ein sehr hervorragendes Wein? Also ich glaube, das, was die Prognosen, die wir da gelesen haben, und wir haben auch nochmal aus dem Falstaff verlinkt, das war jetzt eigentlich, das erste war ja eine echte Prognose. Mhm. Also im Rotweinbereich entstehen Spitzenweine, das war ja im Sommer, als er noch gar nicht geerntet war. Mhm. Und Falstaff war ja jetzt nach der Ernte, die erste Einschätzung. Ja. Da weiß man natürlich auch noch nicht, wie der Wein ist, weil man ihn ja kaum probieren konnte, wenn er gerade erst geerntet wurde. Und er hatte sich ja noch gar nicht entwickelt. Das ist es ja ein Artikel von 2018. Da ist der Wein ja möglicherweise noch Most. Mhm. Gut, man kann mal schon messen und Analysen machen. Sensorisch, klar, es ist natürlich eine Sache, aber auch dann, wie ist der Geschmack dann letzten Endes? Und jetzt, wenn ich den Geschmack sehe, gerade von dem Ducat, muss ich wirklich sagen, also es ist wirklich, also im Grunde sind diese Vorhersagen spotten jeder Beschreibung, weil es wirklich ein Top-Wein ist. Mhm. Deshalb jetzt für die Hörer als Leitbild ungerade Jahrgänge und 2018. Genau. Gerade im Rotweinbereich. Genau. Also gerade, sage ich mal, in den letzten Jahren ist es wirklich so, ja. Ja. Ja. Also wirklich. Also das ist wirklich, wirklich wunderbar. Also das, und diese Zimtnoten, Nelkennoten, das ist wirklich schön. Da braucht man dann gar keinen Glühwein mehr. Mhm. Und der schon. Genau. Aber ich glaube, dass der auch im Sommer passt. Mhm. Das ist wirklich so ein all around the year Wine. Das ist wirklich, kann man, glaube ich, immer trinken. Mhm. Und wie gesagt, der passt zum Essen. Den kann man alleine trinken. Also ist fast schon zu schade zum Essen, würde ich sagen. Kann man alleine trinken. Also das ist wirklich, dass der wird auch sicherlich noch ein paar Preise mehr abräumen, wenn er eingereicht wird. Weil es wirklich ein ganz außergewöhnlicher Wein ist. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch damit mit diesen warmen Worten zum Ende. Ja. Und wir freuen uns, dass ihr uns bis dato so schön zugehört habt. Wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare, Bewertungen, genau. Ideen, genau. Anregungen und so weiter über die üblichen Kanäle. Wir freuen uns auch ein bisschen über das Feedback auch zur letzten Sendung. Habt ihr schon mal Hard Seltzers jetzt schon mal getrunken, probiert? Wie hat es euch geschmeckt? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ja tatsächlich, ich hatte ja dann noch Reste, beziehungsweise du hattest ja noch ganze Dosen, die ich mitgenommen habe, und hatte einen Gast aus Finnland. Und die Finnen, gut, der ist jetzt aus Deutschland ausgewandert, aber ist jetzt schon genug akklimatisiert, dass er als Finne durchgehen kann. Die Finnen haben es ja mit harten Alkoholitäten. Ja. Und der war, fand es nicht so toll. Er hat gesagt, da wird er kein Fan von werden. Und dann haben wir Wein aufgemacht und dann war er begeistert. Ja, genau. Übrigens dann ja auch gierig machen. Okay. Also von daher, ja, also das ist schon, passt dann schon. Ja. Ja, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuhören. Maha, vielen Dank fürs Mitbringen der Weine. Ja, gern. Und dann schauen wir mal, was sonst noch so auf uns zukommt. Wir werden ja noch andere Themen machen. Ansonsten können wir auch noch mal den einen oder anderen Winzer vorstellen. Auf jeden Fall. Das können wir gerne machen. Ja. Ja. Gut, dann. Bis dann. Tschüss.